Also das nächste Lied, das ist auf dem Fest hier schon, glaube ich, 3 oder 4 Mal gespielt. Wir spielen es jetzt trotzdem nochmal. Ein Lied mit viel Gefühl.